Zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas gab es am 10. und 14. Juni in Bangladesch, Indonesien und Mexiko die Seminare über die Verdienste von Genossen Kim Jong-il. Auf den Veranstaltungen würdigten die Redner die Verdienste von Genossen Kim Jong-il, der die Partei der Arbeit Koreas zur Partei von Genossen Kim Il-sung entwickelt und die koreanische sozialistische Sache siegreich geführt hatte. Aus gleichem Anlass gab der Vorsitzende des Volksvereins von Bangladesch, Garibu Nawaz, am 15. Juni eine Stellungnahme ab.